Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klartraum-Stammtisch hier auf dem sowieso klarträumigsten Kanal auf YouTube. Ich habe mir heute mal wieder zwei super tolle Special Guests hier auf den Neuland Teamspeak Server geholt, den wir annektiert haben. Das ist so ein komischer Minecraft Server und hier nehmen wir jetzt immer die Podcasts auf. Ich überlasse euch einfach mal die Ehre, euch hier vorzustellen. Ladies first. Okay, fange ich mal an. Ja, ich bin Monika. Ich habe mir gedacht, ich werde heute einfach mal ins kalte Wasser springen und hier mal mitmachen. Ich höre euch schon etwas länger und bin sowieso sehr interessiert an den Klarträumen. Bin vor ungefähr einem Jahr darauf gestoßen und bin total begeistert davon. Lässt mich auch nicht mehr los und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal hier mit. Kurze Frage, wo hörst du? Hörst du auf YouTube oder auf irgendeiner der anderen Plattformen, die wir hier ausgebreitet haben? Auf YouTube. Tatsächlich, so. Genau. Ich warte mal drauf, dass irgendjemand mal sagt, ich höre das auf Spotify oder so. Da bin ich sehr hinter dem Upload-Plan, muss ich sagen. Da habe ich die letzten 4 Folgen habe ich noch nicht mal hochgeladen da. Auf YouTube oder Spotify? Auf Spotify. Ah, okay. Das nervt mich so, das auf Spotify immer hochzuladen, weil dann muss ich das auf so eine blöde Seite hochladen und dann muss ich da lauter so Text eingeben und das finde ich nervig. Ja, aber YouTube erreicht ja jeden. Ja, es gibt tatsächlich auch Leute, die sich das dann auf Spotify und iTunes und so anhören. Also ich habe die genauen Zahlen jetzt hier nicht, aber das sind schon so ein paar Leute. Ja, cool. Ja, Lolli, du darfst dich noch vorstellen. Ja, ich bin der Lolli. Ich habe auch einen super coolen Kanal, der ist vielleicht nicht ganz so gut wie der hier, aber der zweitbeste Kanal auf YouTube. Und ja, ich mache eigentlich öfter mit hier, weil es ist ganz schön, mit dem Felix zu reden, übers Klarträumen. Ich rede sehr gerne übers Klarträumen, deswegen mache ich eigentlich überall mit, wo ich eingeladen werde, mitzureden. Ja, ich bin billig, ja. Ich finde gut, dass du eingesehen hast, dass das hier der beste Kanal ist. wir haben heute tatsächlich auch mal wieder ein super Thema rausgesucht. Soll es heute um Albträume bekämpfen gehen, um Albtraumbekämpfung. Das ist ein Thema, was tatsächlich von Roman sehr häufig abgedeckt wurde in verschiedenen Podcasts und auch in, das wurde eigentlich von jedem schon mal angesprochen. Aber ich habe mir da heute nochmal das tolle Kapitel in dem tollen Buch von Stephen LaBerge dazu durchgelesen und dabei ist mir aufgefallen, dass da sehr viel weggelassen wird und sich da eigentlich immer nur auf ein paar Aspekte, also auf eine der verschiedenen Ansätze konzentriert wird, die es da eben gibt. Deswegen, auch wenn man sich schon mit dem Thema so ein bisschen auskennt, kann man sich das hier doch durchaus noch antun. Ansonsten gibt es noch irgendwas was Organisatorisches, das ich sagen kann, bevor wir hier thematisch einsteigen? Natürlich, wenn ihr noch Themenvorschläge oder Themenwünsche habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen hier gleich mal an. Wollt ihr erstmal selber so euren Senf zu dem Thema abgeben? Oder? Wir dachten uns, glaube ich, dass du erstmal dein... Meinen Senf. Bei dir hat sich ja einiges aufgestaut, so wie sich das angehört hat. Ja, ich habe hier einen sehr langen Zettel. Oh, hier ist jemand reingekommen. Ein OS-Client. OS-Client. Hallo, OS-Client. Kann der sich ja auch noch vorstellen, bevor wir da anfangen. Ja, OS-Client kann ich mir vorstellen. Ist der jetzt wirklich am Handy da? Weiß ich nicht, aber der scheint von Apple persönlich zu kommen. Der kann man mal sagen, warum die Ladekabel immer kaputt gehen. Damit man sich neue kauft. Ja. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich Ben, der hier etwas Verspätes eingetroffen ist. Und das jetzt mit dem Mikrofon nicht hinbekommt. Bis Ben das mit dem Mikrofon gefixt hat, glaube ich, fange ich dann mal an hier. Ich habe ja diesen langen Beipackzettel mit Notizen. Und zwar habe ich hier erstmal beim Einleitungsbereich sehr wenig aufgeschrieben. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass das Albträume eben so ein Ding sind, das kennen wir alle irgendwie. Das hat jeder mehr oder weniger. Es gibt auch Leute, die da regelmäßig drunter leiden. Das kann sehr viele verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel Stress oder traumatische Ereignisse. Tatsächlich, so dass auch wenn man zu viel gegessen hat, vorkommt, dass man davon schlecht träumt. Mir nicht. Ja, vielleicht hast du einfach nicht genug gegessen. Ich esse regelmäßig viel zu viel, aber Das passiert. schlecht träumen tue ich davon nicht. Aber das passiert mir auch öfter mal, muss ich sagen. Ich werde immer von so bescheuerten Rabattaktionen und sowas. Das verleitet mich immer dazu, dass ich dann zu viel esse, weil ich mir dann denke, oh, habe ich hier so einen blöden Gutschein, da kann ich ja mal hier wieder so einen Schwachsinn kaufen. Ja. Aber was interessant ist an so einem so ein Traum, also Albträume können natürlich durchaus. Die Einleitung hier ist totales Geschwafel. Ich habe hier überhaupt nichts Wirkliches aufgeschrieben. Ich habe hier drei Stichpunkte. Ich habe ja eigentlich darauf gehofft, dass von euch dann noch was kommt. Zwar als ersten Stichpunkt habe ich mir aufgeschrieben, dass es halt sehr interessant ist, dass wenn man sich so einen Albtraum anschaut, die Sachen, vor denen wir Angst haben, zwar nicht real sind, aber die Angst, die man im Albtraum empfindet und auch die man vielleicht auch einfach nur vor dem Albtraum an sich empfindet, doch real ist. Der Albtraum ist ja auch so ein Aspekt des Traums, der so ein bisschen so diese Ambivalenz darstellt. Weil dadurch, dass im Traum alles möglich ist, haben wir ja auf der einen Seite so diese extrem positiven Erlebnisse, die das möglich macht im Klartraum, und auf der anderen Seite haben wir halt dann so den Albtraum. Und so der Albtraum an sich, wo alles möglich ist, alles Grauenhafte möglich ist, ist ja schon so eine Sache, wovor man Angst haben kann. Wo eben das Klarträumen so ein Tool ist, mit dem man sich da dagegen bewaffnen kann. Also ich persönlich bin schon User jemand, left your channel. der Jetzt sind wir sich, zu fünft. also ich, das ist tatsächlich was, wovon ich sagen kann, dass ich früher, als ich mich eben noch nicht so mit dem Klarträumen beschäftigt hatte, schon User öfter join Angst your hatte, dass channel. ich jetzt irgendwie einen Albtraum haben könnte. Das ist der Ben. Ja, der Ben ist Ja, jetzt da. okay. Hört ihr mich jetzt auch? Ja, wir hören Ja. dich, wir hören dich. Hallo. Hallo. Du hast mich gerade von meinem Geschwafel erlöst, ne? Das ist gut, weil jetzt kannst du dich vorstellen. Okay, also ich bin Ben, bin jetzt 15 und beschäftige mich bald ein Jahr mit dem Klarträumen. Und ich bin Arbeiter bei Apple, ja, genau. Okay, deswegen Aha. das iOS Apple-Zeugs. Ja, genau. Hast du ein Mac? Nee, ich bin jetzt tatsächlich gerade am iPhone. Okay. Also, ja. Es sei dir verziehen. Ja, Ich habe auch danke. so ein grauenhaftes iPhone, muss ich sagen. Da bin ich ja schuldig. Das hättest du uns sagen müssen, weil vielleicht hätten wir das dann doch noch irgendwie verlegt, weil ich glaube, TeamSpeak auf dem iPhone, das kostet ja tatsächlich noch was, oder? Also ja, bisschen was, aber alles gut. Alles So. klar. Vielleicht spendet der irgend so ein Zuschauer Geld. Ja, vielleicht. wir haben es gerade versucht, so ein bisschen einzuleiten zum Thema Albträume und Klarträume. Willst du da mal deinen Senf dazu abgeben? Ich muss sagen, ich habe so, als ich krank war, also die einzigen Albträume, die ich hatte, war immer, wenn ich krank war und so. Nächste in Richtung mit Klarträumen. Aber was wisst ihr da denn so von oder habt ihr Ja, zu es viel geht um davon das schon Thema gesagt? Albträume bekämpfen durch Klarträume. Dass du, wenn du krank warst, Albträume hast, das passt ja tatsächlich in das von mir vorher beschriebene Muster mit Stress und so Zeug. Das ist super, da bin ich jetzt bestätigt. Jetzt glauben mir die Leute alles. Ja. Ja, auf alle Fälle denke ich mal, ist jedem klar, dass sich so eine, dass das eine coole Sache ist, wenn man keine Albträume hat. So ein Albtraum an sich, das ist doof. Von dem her, glaube ich, gibt es relativ wenig Leute, die sagen, ich hätte jetzt gern so einen Albtraum. Und es ist es so, es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Methoden tatsächlich, also die man eben so grundsätzlich am häufigsten kennt, ist die auch von Roman oft beschrieben wurde, ist eben hier diese Versöhnungsmethode, von Paul Tholey. der beschreibt, da geht es eben genau darum, dass man versucht, in Dialog mit den Traumcharakteren zu treten, beziehungsweise auch mit den Monstern oder mit der Bedrohung, der man sich da gerade ausgesetzt sieht. Er beschreibt da, dass das oft auch dazu führt, dass sich Kreaturen niedriger Ordnung in Kreaturen höherer Ordnung verwandeln. Also dass sie so etwas Menschlicheres bekommen. Und dass man mit denen dann ein Gespräch führt. Kann ich da was Ja, das kannst du. einwerfen? Ja, gerne. Wir gehen ja jetzt eigentlich, wenn du das so beschreibst, schon von der Situation aus, dass wir uns in einem Klartraum befinden, wo wir von einer Kreatur verfolgt werden, weil ansonsten könnten wir nicht bewusst irgendetwas Ja tun. klar, es geht ja eben um das Thema Ja. Albträume bekämpfen mit Ja. Klarträumen. Okay, also tatsächlich sozusagen Albklarträume. Ich würde es nicht als Albklartraum bezeichnen, weil. Naja, wenn du halt schon die Möglichkeit hast, irgendwas zu tun, was dir hier vorgeschlagen wird, musst du ja in dem Moment schon klar sein. Eben, du Sonst bist könntest du klar, es aber nicht das ist machen. Ja. genau in diesem Moment, wo du klar wirst, verliert der Albtraum ja einen großen Teil seiner Albträumigkeit. Wobei ich tatsächlich jetzt auch. Albträumigkeit. Das ist ein richtiges Wort, das kann man nachlesen. Okay. Wobei ich tatsächlich jetzt auch Berichte gelesen habe, dass das gar nicht immer der Fall ist. Also dass auch tatsächlich auch im Albtraum, nachdem man klar geworden ist, das noch nicht unbedingt seinen ganzen Schrecken verloren haben muss. Das ist auch relativ. Das kann ich bestätigen. Ich habe so eine Erfahrung gehabt. Aber willst du da näher drauf eingehen oder? Ja, gerne. Also ich hatte eigentlich, das ist auch so mein Thema, was Albträume angeht. Es ging bei mir eigentlich immer um das Thema Klauen. Also immer wieder, auch noch bevor ich überhaupt mit dem Klarträumen angefangen habe. Ich habe immer wieder von Clowns geträumt, die mir wirklich als Monster begegnet sind. Also ich glaube, ich habe in keinem einzigen Horrorfilm so ein schreckliches Monster als Clown gesehen wie in meinen Träumen. Und also einmal war das einfach nur ein Trübtraum und das war kurz bevor ich meinen ersten Klartraum hatte. Allerdings konnte ich das nicht in meinen Klartraum reinbringen oder es kam dann auch nicht drin vor. Allerdings ja, ein halbes Jahr später hatte ich dann einen Klartraum. Und mittendrin in diesem Klartraum kam wieder dieser Clown zurück. Und ich bin dem begegnet, ähnlich wie Tolai das erklärt, indem ich mich ihm gestellt habe. Ich wusste in diesem Moment, dass ich die Macht habe, in dem Traum alles zu verändern. Und ich wusste, dass mir auch nichts passieren kann. Und deswegen bin ich ihm auch frohen Mutes begegnet und habe seine Angriffe abgewehrt. Also wenn ihr die genaue Abfolge haben möchtet, also es ging so darum, dass mich dieser Clown in dem Traum angreifen wollte mit Werkzeugen, die in diesem Raum hingen, an der Wand hingen, ähnlich wie in einer Werkstatt. Und er griff zu diesen Werkzeugen, das war unter anderem eine Axt und irgendwelche Messer und so weiter, und mit denen wollte er mich bewerfen. Das Witzige war, ich habe mich zu ihm hingedreht und wusste, dass er mir eigentlich nichts tun kann und habe mich ihm gestellt und habe gesagt, ja, wirf doch. Er hat geworfen, als erstes die Axt, und diese ist dann kurz vor meinem Gesicht stehen geblieben und ist einfach auf den Boden gefallen. Als nächstes hat er noch irgendeinen Gegenstand genommen, hat genau das Gleiche probiert, wieder nicht funktioniert, ist wieder kurz vor meinem Gesicht gestoppt und ist wieder auf den Boden gefallen. Dann habe ich mir einen Spaß erlaubt und habe ihm noch irgendein anderes Werkzeug angereicht, damit er es nochmal versuchen kann. Das tat er dann auch und war genau das Gleiche. Und dann ist er auch verschwunden, habe ihn dann kurz darauf aus einem Radio gehört und ja, ich habe mir dabei die Ohren zugehalten und habe gesagt, Clown, ich kann dich nicht hören. Witzigerweise konnte ich ihn trotzdem hören, aber ich wollte, dass er hört, dass ich keine Angst vor ihm habe und dass ich ihn eigentlich gar nicht hören kann, weil ich mir ja die Ohren zuhalte. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Effekt ist wie beim Nase zuhalten, dass man dann trotzdem Luft kriegt. Ich konnte trotzdem hören, auch als ich mir die Finger an die Ohren gesteckt habe. Keine Ahnung, ob das irgendwie nur so eine Traumsache war oder ob man, weil eigentlich kann man ja nichts hören, wenn man schläft. Also atmen kann man schon, aber hören Eigentlich nicht. Das ist ja dann auch eigentlich ausgeschaltet, der Sinn. Und ja, nach diesem witzigen Vorfall aus dem Radio dann, was für mich belustigend war, weil ich wusste genau, er kann mir nichts mehr tun, und ab da war er dann auch verschwunden. Das war alles aber ein Klartraum. Also ich hatte eigentlich die ganze Zeit die Kontrolle, und der Horror war aber trotzdem irgendwo da, weil ich wusste, dieser Clown gehört in meinen Horror Traum normalerweise. Ja, ja, und trotzdem konnte... Also bevor ich jetzt da weitergehe, hast du den Film S gesehen? Ja, habe ich, natürlich. Das war wahrscheinlich dann so dein Film, oder? Ja. Ich würde gern ganz kurz, weil mich das jetzt gerade ein bisschen irritiert hat, beziehungsweise, was heißt irritiert? Also, dass man im Traum nichts hören kann. Ja, ich weiß nicht, ob das so ist. Würde ich jetzt nicht so sagen, weil ich durchaus schon... jetzt nicht, würde ich sagen, Experimente gemacht habe, aber ich habe früher einfach oft mit Musik geschlafen. Ich habe die Musik ganz leise gemacht und einfach die ganze Nacht laufen lassen. Und ich habe eigentlich auch oft, die Musik wurde dann in den Traum mit eingebaut, dass Menschen das ist irgendwie so gesummt oder gepfiffen haben oder irgendwas oder gesungen haben. Und man wacht ja auch auf vom Wecker und hört den dann manchmal schon im Traum noch oder so. Also, das, ja, das ist mir auch schon passiert. Schon Effekt haben, dass man im Traum Sachen hört, die in der Realität passieren. Ja, das wollte schon ich so noch. Das eben, ja. Ja. Aber das, was du eben beschrieben hast, dass du trotzdem Angst vor dem hattest, das vergleicht LaBerge damit, dass man auch Leute, die quasi so eine Spinnenphobie haben, auf einer rationalen Ebene genau wissen, dass ihnen die Spinne eigentlich nichts tun kann, aber trotzdem eben Angst vor dieser Spinne haben. Ja. Und das ist eben hier derselbe Effekt, dass trotz der Erkenntnis, dass man träumt, dass hier das Monster, sage ich mal im übertragenen Sinne, trotzdem noch einen gewissen Horrorfaktor hat. Aber das, was du hier beschrieben hast, das deckt sich sehr mit der Technik, die Steven LaBerge eben beschreibt. Bei Tolai, da ist eben dieser Dialog mit dem, zu der Technik von Steve LaBerge, da werde ich später noch drauf eingehen, aber bei Tolai ist eben dieser Dialog mit der Kreatur im Vordergrund. Und interessante Fragen, die man der Kreatur oder dem Monster da quasi stellen kann, sind Sachen in die Richtung: Wer bist du? Warum bist du hier? Warum tust du das? Warum, was hast du mir zu sagen? Oder natürlich der Klassiker: Wie kann ich dir helfen? Das sind alles so Fragen, die so die Situation komplett umdrehen. Weil wenn ich jetzt auf auf diesen Clown zugehen würde und den frage: Wie kann ich dir helfen? Oder was hast du mir zu sagen? Da drehe ich das Machtverhältnis in dieser Beziehung komplett um. Weil jetzt bin ich der quasi die Kontrolle hat, und der Clown ist derjenige, der irgendwie was von mir will. Und das sind natürlich Fragen, die dazu sehr, sehr interessanten Gesprächen führen können. Ich selber habe natürlich jetzt da leider nicht so viele Erfahrungen mit diesem Thema gehabt. Albträume an sich sind für mich eigentlich nie so ein wirkliches Thema gewesen. Ich hatte eher so Angst vor Albträumen, nie vor irgendwas Speziellem. Das ist so ein bisschen so Harry Potter, so Angst vor Dementoren, Angst vor der Angst. Meta. Darf ich dazu noch was sagen? Ja, klar. Das hätte ich zu diesem Zeitpunkt am liebsten gemacht, also von heutiger Stand, also vom heutigen Stand, den ich habe. Damals war mir nicht klar, dass ich diese Fragen stellen könnte, um noch mehr rauszubekommen, um einfach aus diesem Klartraum für mich selber noch Positives rauszuholen. Das hätte mir vielleicht noch mehr sagen können, warum dieser Clown immer wieder in meinen Träumen vorkommt, was er mir eigentlich zu sagen hat. Das ist ja ein Teil von mir, der mit mir sprechen möchte vielleicht, ne? Das sind ja eigentlich... Charaktere oder Wesen in diesen Träumen, die einen Teil von unserem Charakter darstellen. Und das hätte ich heute aus der heutigen Sicht gerne gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit, dass ich das hätte stellen können. Also da habe ich nicht dran gedacht. Ja, gut, über die genaue Bedeutung von Albträumen und den Charakteren, die da drin auftreten, gibt es natürlich verschiedene Theorien, aber auf alle Fälle sind das Fragen, die einen da schon, egal was da jetzt zutreffend ist, eine interessante Antwort liefern würden. Also diese Tolai, diese Versöhnungsmethode ist halt schon so die ansprechendste Methode, ist halt auch die bekannteste. So ein bisschen intuitiver wäre natürlich einfach so der erste Gedanke, den man hat, einfach versuchen aufzuwachen, was natürlich eigentlich so ist, ist natürlich sehr, sehr, eine sehr langweilige Methode, würde ich auf der ersten Seite sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das keine langfristige Lösung ist, weil auch Laberge die These eben aufstellt, dass sich wiederkehrende Albträume genau eben dadurch ausgelöst sind, dass sie eben durch einen sehr intensiven Vermeidungswunsch ausgelöst werden. Das heißt, man steigert sich so drin rein, dass man das bloß nie wieder träumen will, dass es eben dann zwingend wieder passiert, wenn man sich nur irgendwie wieder dran erinnert, weil das halt ein sehr, sehr einprägsames Erlebnis dann irgendwo ist. Und eben dieses einfach Auswachen aus dem Traum kann man fast so ein bisschen mit Vermeidung so ein bisschen weglaufen. Ist halt irgendwie so, fühlt sich nicht so toll an, aber ist irgendwo auch eine legitime Methode, die man da anwenden kann. Aber hier eine auch, sage ich mal, relativ intuitive Methode ist hier die Senui-Methode, oder die wird dem Volk der Senui zugeschrieben. Die wohnen irgendwo in Malaysia oder so. Das Träumen und Trance-Zustände haben bei denen anscheinend eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Wie viel da Klartraum mit reinspielt, weiß ich nicht. Ob die da Ahnung von haben, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn man sich viel mit Träumen und so beschäftigt, ist das ja eigentlich was irgendwo zwangsweise mal aufkommen würde. Das wird in dem Buch Kreativ Träumen beschrieben. Und eben bei dieser Methode geht es darum, das Ungeheuer, das Monster, so aggressiv zu konfrontieren. Also das heißt, das wirklich anzugreifen und mit dem Ziel, dass das Monster, die Bedrohung. Ich will nicht die ganze Zeit Monster sagen. Das ist so. Ich bräuchte was Abstrakteres, das aber so. Das Monster Die ist so Angst Klischee. vielleicht einfach. Ja, die Angst eben zu unterwerfen oder zu zerstören. Das Bild, das ich da so im Kopf habe, ist eben aus S, so dieser Clown, wenn er da so zerbröselt. Und man wird auch noch dazu angehalten, eben dann freundlich gesinnte Traumgestalten da zur Hilfe aufzufordern. Das ist auch was ich mir durchaus als positive Erfahrung vorstellen kann, wenn man so in so einer Gruppe aus freundlichen, wenn man irgendwann so eine Armee aus Traumgestalten hat, mit denen man dann gegen so eine Riesenspinne kämpft, kann ich mir durchaus auch als positive Erfahrung vorstellen. Das ist halt so eine recht intuitive Methode. Tolai hat daran kritisiert, dass er quasi in seinen Studien festgestellt haben will, dass Gewalt zum gewissen Grad halt immer so ein bisschen Gegengewalt erzeugt. Was relativ logisch ist, weil man, wenn man dieses Monster angreift, unterbewusst natürlich damit rechnet, dass sich das am Ende letztendlich wehren wird. So kann es sein, dass das halt dann doch in einer immer noch einer recht unheimlichen Situation ist. Deshalb hat er eben da seine Versöhnungstheorie als effizientestes Mittel oder effektivstes Mittel bezeichnet. Auch von den Sonai, was in die ähnliche Richtung wie diese Versöhnungstheorie beziehungsweise eben diese Konfrontationsansätze geht, ist ein Lösungsansatz für Fallen im Traum, was anscheinend vielen Leuten öfter passieren soll. Ich persönlich hatte das noch nie, dass ich irgendwie so einen Traum hätte, wo ich irgendwo tief runterfallen würde. Oder ich hab gehört, es soll auch so Träume geben vom endlosen Fallen. Nee, Die kenne ich auch nicht. Sonai sagen da, man soll sich auf diesen Sturz einlassen, sich nicht aufwecken, sondern einfach entspannen. Und dann vorstellen, wie man langsam und sachte an einem interessanten Ort landet, der einen dann irgendwie weiterbringen kann. Fortgeschrittenere Methode wäre dann, dieses Fallen in den Flug zu versuchen umzuwandeln und dann eben zu diesem Ort zu fliegen und so diese negative Erfahrung des Fallens in eine positive des Fliegens umzuwandeln. Das ist jetzt sehr, sehr, ein sehr spezifischer Ansatz, aber an sich fand ich das sehr schön. Ja, So finde ich diesen, auch. diesen Ja. interessanten Ort. Das ist eine wirklich tolle, coole Idee, wie man das wirklich umwandeln kann. Das könnte man vielleicht sogar absichtlich benutzen, irgendwo runterspringen und sich vorstellen, dort zu landen, wo man möchte. Wäre ja auch eine Idee. Ja, definitiv, So definitiv. anstelle der Tür. Ist auf alle Fälle aufregender als die Tür, würde ich sagen. So ein bisschen lebendiger. Jo, dann haben wir hier noch die Versöhnungsmethode von Tola, die haben wir schon angesprochen. Genau, was ich hier noch ansprechen wollte, Tola sagt, diese Dialoge kann man dann auch im Wachzustand, wenn man jetzt wiederkehrende Albträume hat, kann man die dann natürlich dann im Wachzustand auch durchgehen, was man jetzt da genau sagen will. Laberge ist allerdings, stellt in seinem Buch eben diese zwei Ansätze vor und lobt dabei halt eben diesen Konfrontationsaspekt, weil er eben der Meinung ist, dass man sich Ängsten stellen sollte. Er macht das eben anfangs auf mit diesem Beispiel dieser Phobie, dass man die Phobie allein durch Rationalisierung eben nicht beseitigen kann und letztendlich mit dieser Angst konfrontiert werden sollte. Deswegen hält er dieses Konfrontieren einfach für den effektivsten Weg. Und was er eben dann als Methode beschreibt, ist mehr so eine passive Konfrontation von einfach passieren lassen. Also es ist genau, was Monika vorher beschrieben hat, mit diesem Clown, der versucht, diese Werkzeuge auf sie zu werfen, die dann am Ende einfach runterfallen. In seinem Buch beschreibt er zum Beispiel hier hat er so einen Traumbericht von so einem Typen, der oft davon träumt, von Verkehrsunfällen irgendwie überfahren zu werden und er ziemlich viel Angst davor hat. Und der wird dann klar im Traum und dann wirft er sich einfach auf die Straße und wartet ab, was passiert. Und das Auto fährt auf ihn zu und fährt dann am Ende einfach durch ihn durch, ohne dass irgendwas passiert. Okay. Ja, was soll auch groß passieren, wenn man nie im Leben überfahren wurde? Man weiß ja nicht, wie sich das anfühlt. Ja, du hast ja trotzdem eine Vorstellung davon, wie sich das anfühlen kann. Es musste ja nicht unbedingt passiert sein. Ja, aber so dieses Krasse, wenn dir wirklich der gesamte Körper, die Knochen zerquetscht werden, ich glaube, sowas kann nicht einfach simuliert werden, wenn du nicht weißt, wie sich das anfühlt. Also vielleicht fühlt sich das dann so an, wie wenn, keine Ahnung, mal dein kleiner Bruder mit dem Bobbycar über dich drüber gerollt ist oder so, aber jetzt nicht so, wie es sich wirklich anfühlen würde, weil solche höllischen Schmerzen, da würdest du sofort aufwachen, wahrscheinlich. Denke ich mir. Ja, selbstverständlich fühlt sich das nicht an, als würdest du wirklich überfahren Ja, genau, sondern es wird sich vielleicht angenehm anfühlen, wie eine Massage oder so, noch im besten Fall. werden. Der Punkt der Technik ist ja, dass letztendlich nichts passiert. Ja, klar. So lasse ich mich im Real Life auch immer massieren, so mit Autounfällen. Ja, es wird immer irgendwas hergenommen, was man kennt, auch wenn es nicht so hundertprozentig reinpasst. Also, es werden immer Gefühle simuliert, die man halt schon mal erlebt hat. Mal so ganz kurz, habt ihr schon Schmerzen erlebt im Traum? Oder? Ja, schon. Dann. Wie definieren, also so richtige Schmerzen, Also, ich habe ja weiß ich jetzt nicht. einmal. Also im Klartraum auf alle Fälle nicht, aber vielleicht hatte ich schon mal irgend so einen Albtraum, wo ich irgendwie Schmerzen hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich kann mich an zwei Träume erinnern. Das eine war, glaube ich, ein Trübtraum. Das war ziemlich widerlich. Da sind mir irgendwie Zweige oder so aus den Fingern rausgewachsen und das hat irgendwie ziemlich unangenehm wehgetan. Und dann hatte ich halt Klarträume, wo ich Spider-Man-Kräfte hatte, was eigentlich ziemlich cool ist. Aber es war halt Tobey Maguire Spider-Man ohne Netzschießer und da mein Körper natürlich nie an das Gefühl gewohnt war, wie fühlt sich das an, wenn Netze aus deinen Handgelenken schießen, hat der halt einfach Blutabnehmen simuliert und Blutabnehmen ist unglaublich unangenehm für mich und deswegen haben sich die Netze dann angefühlt, als würde mir Blut abgenommen werden und das war widerlich, ja. Also Ja, das würde kenne ich ich als das Schmerz Gefühl. beschreiben, weil es einfach ein Scheißgefühl ist. Ja. Ja, auf alle Fälle, Laberge beschreibt hier eben diesen Weg der passiven Konfrontation, nenne ich das einfach mal, der Name kommt von mir. Wenn den mal jemand patentieren will, ist habe ich denn vorher gesagt? Eine weitere Technik eben für wiederkehrende Albträume ist auch diese Wiedereintrittstechnik von Stephen Kaplan-Williams. Das ist tatsächlich keine Technik, die ausschließlich für Klarträume ist, sondern die kann man auch ganz normal für einen normalen Trübtraum benutzen. Es ist, glaube ich, auch eine Technik, die so in der normalen Therapie zum Einsatz kommt. Dabei geht es eben darum, sich den Traum bildlich vorzustellen und dann an einem gewissen Punkt einzugreifen und den Handlungsverlauf dann zu ändern. Das kann man bildlich machen. Häufig wird das auch gemacht, dass man das aufschreibt und dann an einem gewissen Punkt die Handlung verändert und dann ein anderes Ende benutzt. Laperche hat da in seinem Buch einen Erfahrungsbericht von irgendeinem Bekannten von ihm, der häufig geträumt hat, dass er in einem Raum ist mit einer Tür und die Wände fangen an, sich so auf ihn zuzubewegen. Er will dann aus dem Raum rauslaufen, die Tür aufmachen, aber die Tür geht nicht auf. Und dann hat er eben diesen Traum aufgeschrieben, und das Ende verändert, sodass er letzten Endes dann nach oben gesehen hat und gesehen hat, dass der Raum oben offen ist und ist dann über die Wände hinausgeklettert. Erinnert mich an diese Star Wars-Szene. Ja, Mich das hat auch. mich auch sehr an diese Es Star erinnert Wars-Szene jeden an erinnert. diese Star Wars-Szene. Damals ist das noch gut, was Star Wars, ja, das waren nur Zeiten. Ich wurde schon öfter kritisiert für meine Star Wars-Ausschweifungen, deswegen muss ich die eindämmen. Okay, so, weiter im Thema. Ja, das waren eigentlich schon fast der Großteil meiner Notizen. Ich Ah würde ja, jetzt hier einfach mal auf euren Senf setzen. Ja, ich hätte tatsächlich einen Senf. Und zwar war das jetzt natürlich das Thema. Aber ich finde trotzdem, dass all die Techniken, die hier jetzt besprochen wurden, außer die letzte, tatsächlich halt darauf ausgelegt sind, dass du einen Albtraum im Klartraum hast. Also, dass du in dem Moment, wo du den Albtraum hast, bereits in der Lage bist, zu entscheiden, Dinge zu tun, die du dir vorher überlegt hast. Und das ist halt einfach die Definition von Klarsein. Und selbst wenn wir jetzt von Klarträumern sprechen, glaube ich, dass die wenigsten Klarträumer, wenn sie Albträume haben, in dem Moment Klarträume haben, sondern eher auch Trübträume, weil viele Klarträumer ja auch den größten Teil ihres Lebens trübträumen. Und es natürlich für alle Nicht-Klarträumer auch doof ist, ja, wenn sie überhaupt nichts tun können. Deswegen würde ich jetzt so meine Meinung dazu äußern, was man tun könnte als ganz normaler Mensch oder nicht so 24/7 Klarträumer, wenn man halt wiederkehrende Albträume hat. Ich konnte das nie ausprobieren, weil ich lange keine wirklichen Albträume mehr hatte. So, das hatte ich eher so als Kind und da habe ich mich nicht ausgekannt mit der Thematik. Bei wiederkehrenden Albträumen denke ich, dass es relativ einfach ist, sich diese Szene entweder halt im Kopf vorzustellen oder vielleicht, wenn das umsetzbar ist, es kommt ja immer darauf an, wie Leute Albträume definieren. Manche Menschen nennen es ja schon Albtraum, wenn sie, keine Ahnung, zu spät zur Arbeit kommen oder so. Das ist ja auch immer eine Definitionssache. Die Szene vielleicht sogar in der Realität zu simulieren. Und sagen wir halt mal zum Beispiel einen RC einzubauen. Das ist sozusagen so ein bisschen wie Mild oder Filed. Einfach das immer und wieder durchzugehen, sich genau vorzustellen, was passiert. Und dann halt einfach sich anzugewöhnen, genau in so einer Situation einen RC zu machen. Weil bei RCs ist es ja meistens immer wichtig, dass man irgendwie das reflexartig macht in einer bestimmten Situation, die passiert und das dann irgendwann einfach zu einem Automatismus wird. Ja, ich Ja. verstehe deinen Punkt, den du hier machen willst, aber es ist ja so, dass Albträume an sich ja ein sehr häufiger Punkt, ein sehr häufiger Auslöser für Klarträume sind. Ja, das Also wollte ich auch das gerade einwerfen. ist ja bei Kindern so, dass die eben, die unter häufigen Albträumen leiden, dass eben das eben genau die Leute sind, die dann eben zu diesen, ich habe jetzt sehr oft eben gesagt, ne, Ja. zu nativen Klarträumern werden, wo das Gehirn das quasi als so eine Art natürlichen Schutzmechanismus einbaut. Laberge erzählt da von seiner Nichte, die geträumt hat, dass sie im See von einem Hai gefressen wird. Und er dann erzählt hat, ja, wenn du das nächste Mal ein Hai in dem See siehst, dann weißt du ja genau, da gibt es gar keine Haie. Und dann weißt du, dass du träumst. Und jetzt stell dir mal vor, was du dann mit dem Hai alles machen kannst. Da kannst du Freundschaft mit dem Hai schließen und dann schwimmst du auf dem Hai rum. Und ein paar Wochen später hat ihn die angerufen und ihm gesagt, dass jetzt, dass der Hai jetzt ihr Buddy ist. Und dann, dann Ja. hat die keinen Albtraum mehr von dem Hai gehabt. Aber auch bei mir ist es so. Also ich bin ja nicht mehr so aktiv am Techniken praktizieren im Moment, dass die meisten Klarträume, die ich habe, einfach durch Albträume auch ausgelöst werden. Das ist so ein Überbleibsel aus meiner krass aktiven Zeit, das sich da so eingebürgert hat. Blaberge sagt auch, dass in der Zeit, als er angefangen hat, seine Klarträume zu dokumentieren, dass es ungefähr ein Viertel der Klarträume war, die einfach durch Albträume ausgelöst sind. Also so an sich, wenn jemand unter Albträumen leidet, es ist einfach der und wirklich, wirklich darunter leidet, dann wäre ein legitimer Schritt, einfach mal das Klarträumen zu lernen. Und auch was du ja vorher gesagt hast, sich eben diese, wenn es genau wiederkehrende Sachen sind, ist das ja eigentlich ideal, sich dadurch, sich dann auf einen, durch, da, da, dadurch dann auf einen RC, boah, was, der Satz ist, glaube ich, nicht mehr zu retten. Nee. Nee, nicht Das wirklich. klingt schwierig, Ja. ja. Sich dann darauf zu konditionieren, in so einer Situation einen RC zu machen. Es ist ja auch so, dass Albträume und Klarträume häufig in der REM-Phase auftreten, wodurch, jetzt kommt eine Aneinanderreihung von Amps. Oh nein. Was Der wollte ich Satz wird jetzt auch sagen? nichts. Nee, nee, die Sätze, das ist gefährliches Terrain hier gerade. Es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Ich Auf alle weiß auch Fälle, es nicht. tritt beides häufig in REM-Phasen auf, weil man da eben besonders lebhaft träumt. Deshalb ist es tatsächlich auch so, dass beispielsweise durch Alkohol und den REM-Rebound-Effekt sowohl die Wahrscheinlichkeit zum Klar- als auch zum Albtraum stark gesteigert wird. Okay. Es wäre jetzt wieder Platz für Senf. Ja, also ich kann halt wirklich das mit den Albklarträumen nicht so gut, wie soll ich das sagen, ja, nachvollziehen oder so, weil ich halt einfach keine Albträume habe eigentlich. Also ich hatte jetzt letztens mal einen oder so, aber ich habe wirklich seit Jahren einfach keine Albträume mehr eigentlich. Und es schade, eigentlich würde ich mir fast wünschen, welche zu haben, weil ich dadurch vielleicht viel öfter Klarträume haben könnte, als ich sie habe. Aber ich habe einfach keine Ja, Lolli, du Albträume. hast letztens im Stammtisch gesagt, du schaust nicht gerne Horrorfilme. Also Ja, aber da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf einfach. ja, das hilft jetzt nicht, da musst du jetzt durch. Das ist jetzt meine Das Therapie. ist jetzt deine Therapie, damit du Meine Albträume Schocktherapie. bekommst. Naja, ich glaube, ich verzichte. Es ist einfach nicht mein Genre. Ja, das würde ich so nicht Ja. sagen. Das ist ein sehr, sehr gutes Genre. Das hat sehr viele schrottige Vertreter, aber unter der ganzen Scheiße, da schwimmt das Gute. Das ist wie auf YouTube. In den Trends, da sind die Prank Bros. Aber wenn dann mal dann oben in der Suchleiste Trilozid eingibt, ja, dann kommt der gute Stuff. Dann kommt der gute Stuff. Also generell kann man sagen, dass Albträume jetzt nicht für uns Klarträumer ein Problem sind, weil im Grunde genommen bin ich jetzt jemand, der sich freut, wenn mal zwischendurch ein Klartraum kommt, weil ich weiß, dass ich in den nächsten Tagen darauf mit Sicherheit einen guten Klartraum haben werde. Also das kann ich so aus den Aufzeichnungen so raussehen, die ich auch immer führe. Und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich einen Albtraum gehabt habe. Auch wenn sich das jetzt für Leute, die ständig Albträume haben, schlimm anhört. Aber ich bin da immer sehr froh drüber. Nee, das macht auch Sinn tatsächlich, dass das in kürzeren Abständen auftritt. Kann sehr gut sein, dass das dann immer Zeiträume sind, wo du jetzt irgendwie längere REM-Phasen hast oder so. Also ich bin jetzt zu wenig, da fehlt mir jetzt der neurologische, wissenschaftliche Hintergrund. Aber wenn man davon ausgeht, dass es irgendwie Zeiträume gibt, in denen man mehr REM-Schlaf hat, vielleicht wenn man vorher zu wenig Schlaf hatte, dann könnte das durchaus dazu führen, müsste man genauer untersuchen. Ja. Aber an sich ist eben vielleicht auch, was man als Message mitnehmen kann, generelle Message, ist, dass der Albtraum an sich überhaupt nicht so negativ ist, weil man sehr viel Positives eben daraus schöpfen kann, wenn man damit arbeitet. Genau. Es ist ja generell so, dass da alles ja irgendwo einen Nutzen hat, wenn das irgendwo, wenn sich das evolutionär irgendwo halten könnte. Ich meine, wo gibt es irgend so einen Weisheitszähne wahrscheinlich? Die sind einfach nur da, damit die abfacken oder zecken. Es gibt doch Zeug, das nur zum Abfacken da ist, das nehme ich zurück. Ja, und fliegen und so. Fliegen, ja. Fliegen, die haben doch tatsächlich, ich glaube, die haben auch irgendwo so Bestäubungsaufgaben. Aber Ja. ich weiß nicht, wie minimal das ist. Ein Beispiel, das man da sehr oft hört, ist ja diese Sichelkrankheit. Weiß nicht, ob die Sichelkrankheit heißt. Es gibt so eine Krankheit, wo die Blutzellen so sichelförmig sind, die sich negativ auf die Lebenserwartung tatsächlich auswirkt. Hätte man kaum gedacht. Aber es ist tatsächlich so, dass eines der Gene, das dafür verantwortlich ist, auch dafür verantwortlich ist für Malaria, glaube ich, Resistenz. Oh, daher macht es natürlich aus einem evolutionären Standpunkt durchaus Sinn, die paar Lebensjahre zu opfern, die man dann wegen diesem Sichelzeug stirbt. Keine Ahnung, wie viele Jahre das sind, sagen wir mal 5 Jahre früher zu sterben, anstatt wie schnell stirbt man an Malaria? Relativ schnell, glaube ich, oder? Denk schon. Ja. So lebt letztendlich der Sichelzellenmensch länger als der Malaria-Mensch ohne die Sichelzellen. Das ist eine äußerst wissenschaftliche Beschreibung des Sachverhalts. Aber also könnt ihr mal googeln. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Wenn man Sichelzellen oder sowas eingibt, findet man das bestimmt. Das ist sehr interessant. Auch Ist bei jetzt auch keine Wortschöpfung von dir, sondern Nee, die tatsächlich. Sichelzellen, die gibt es tatsächlich. Das habe jetzt nicht ich mir Ja. ausgedacht. Auch wenn ich öfter mal so Neologismen hier habe im Podcast. Auch bei den Motten, die ins Feuer fliegen, ist es so, dass die sich ja eigentlich am Mond, glaube ich, orientieren. Und solange das zu einem überwiegenden Großteil funktioniert, ist das halt ein Verhalten, das für die Motte positiv ist. Das sind jetzt Beispiele. Ich habe damals vor einem Jahr oder so habe ich von Richard Dawkins The God Delusion gehörbucht. Das war auf Englisch. Da ist der Satz, der mir noch im Kopf bleibt, ist der Good Enough Approach, den die Natur da hat. Gibt sonst noch Senf zu dem Thema? Ich hätte noch eine Frage, die habe ich mir vorhin aufgeschrieben, als du das erzählt hast mit der etwas forscheren Art, den Gegner anzugreifen. Also nicht nur dieses Passive, sondern Ja, auch. diese aggressive Konfrontation. Genau, richtig. Also ich habe so etwas noch nie gemacht. Hat jemand Erfahrung von euch damit? Mit aktiver Konfrontation. Genau. Eher weniger. Also ich hatte das so, ich würde das, ich hatte schon mal so einen Albtraum, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber wo ich auch meinem, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber es ging auch in so eine Richtung Konfrontation, wo ich eben ich weiß auch nicht mehr, es ist schon länger her, aber es war irgendein Monster oder sowas, vielleicht war es eine Hexe oder ein Geist, es war, nennen wir es mal, der Albtraum-Antagonist. Das ist ein super Begriff jetzt, wo ich dem dann letztendlich entgegengeschrien habe, dass das nur ein Traum ist und er nichts machen kann. Aber das würde ich halt mehr als eben als passiv einordnen, weil ich ja sonst nichts gemacht habe. Ich habe den ja jetzt nicht aktiv angegriffen und versucht, den zu unterwerfen. Man merkt halt, dass es halt auch so, dass das halt so seinen Ursprung bei diesen Senui hat, mit diesem Angreifen und Unterwerfen. In der ursprünglichen Technik ist dann auch noch die Forderung von Tribut enthalten. Das habe ich jetzt hier weggelassen, weil das ziemlich, ziemlich ab. Also, es ist schon sehr, sehr, sage ich Ja, das mal, ist. abstrakt irgendwie. Nicht abstrakt ist nicht das richtige Wort, aber. Das gehört vielleicht auch nicht unbedingt in unseren Wachalltag, um Probleme zu lösen, irgendwelche Leute aggressiv anzugehen, jedenfalls nicht für die meisten, denke ich mal. Ja, Deswegen also. macht man das im Traum wahrscheinlich auch eher weniger. Ja, Das. also LaBerge sagt, dass es eher das für die eben traumatische Ereignisse empfiehlt. Also zum Beispiel für, er führt da jetzt das Beispiel von Kinderschändung und Vergewaltigung an, dass er diese passive Konfrontation, das passieren lassen, da jetzt nicht besonders als empfehlenswert ansieht. Und da diesen, Ja. logischerweise. Und da diese aggressive Konfrontation durchaus als legitimes Mittel. Wobei ich mir auch da Tola als Versöhnungsmethode interessant vorstelle. Ich bin jetzt niemand, der traumatisiert ist, dazu kann ich jetzt weniger sagen. Ich habe tatsächlich eine Situation, von der ich berichten könnte, die einigermaßen aggressiv, tatsächlich auch ziemlich schnell dadurch gelöst wurde. Ich hatte quasi eine Art Albtraum, und ich glaube, das war so eine Mischung aus Albtraum und Schlafparalyse, weil dazu komme ich gleich noch. Es ist quasi irgendein gruseliges Monster auf mich zugeflogen. Ich sage jetzt wirklich Monster, weil es war ein Monster. Irgendwas komisches, unförmiges, vielleicht Dementorartiges, so ein bisschen. Und ich habe versucht, dann den irgendwie zu treten mit meinem Fuß. Und ich konnte mich kaum bewegen. Das lag an der Schlafparalyse. Das heißt, ich war halt schon so kurz vorm Aufwachen irgendwie, halb in der Schlafparalyse, halb im Traum drin. Und habe mich super krass angestrengt, dieses Teil zu treten und hab's dann irgendwann geschafft, mein Bein zu bewegen, hab dagegen getreten, hab in dem Moment halt in meinem Zimmer meinen Sitzsack getreten, der quasi direkt vor mir lag und den ich irgendwie halt gesehen habe, aber das ist ja jetzt wieder ein viel zu langes Thema, um das anzuschneiden. Und bin halt dann auch in dem Moment aufgewacht, als ich halt gemerkt habe, dass ich meinen Sitzsack getreten habe. Aber da habe ich halt im Traum versucht, tatsächlich das Teil irgendwie halt ja, anzugreifen. Aber bin dann einfach nur durch den Effekt aufgewacht, dass ich tatsächlich getreten habe. Ja. Ja, gut, das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so verwertbar, um die aggressive Konfrontation da jetzt zu bewerten dadurch. Nein, nicht wirklich. Ansonsten habe ich halt mal gegen Voldemort gekämpft in einem Klartraum, aber das würde ich jetzt nicht als Albtraum bezeichnen, sondern eher als Klartraumziel. Ich glaube, weiß nicht, Roman hat da öfter drüber geredet oder so, über Harry Potter Welt oder sowas. Aber das war halt, wie gesagt, ja, eher so ein Das war ja geplant, ne? bisschen spaßeshalber so ein Duell irgendwie und keine wirkliche Situation, wo ich mich bedroht gefühlt habe eigentlich. Also, kann jetzt, glaube ich, nicht wirklich sagen, dass ich in irgendeinem wirklichen gruseligen Albtraum wirklich voll drauf losgestürmt wäre. Das tatsächlich nicht, nee. Ja, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, über diese Versöhnungsmethode von Tholei. Weil ich denke, dass es auch bei so traumatisierenden Ansätzen durchaus interessant sein kann. Weil wenn man sich mal so viele, so Täter, so Leute ansieht, keine Ahnung, nehmen wir mal Hitler. Hitler ist ja immer so das absolut Schlimmste. Dann würde man in diesem Gespräch eigentlich feststellen, dass das eigentlich jetzt ein ziemlich armes Würstchen ist. Also ich habe da mal. Da ist mal, mir fällt da halt irgend so ein Film ein, da ging es um, das war so ein Rommelfilm, ja, so ein bisschen so, so biografiemäßig. Und irgendwann gab es so eine Szene, da sitzt Hitler im Bunker und Rommel fragt ihn, ob er kapitulieren will. Und dann sagt er, mit mir verhandelt keiner mehr, und zeigt in seinem Buch da so ein Bild von der Reichskanzlei. Und in dem Moment hat der mir leid getan. Auch wenn man jetzt bedenkt, was der sonst alles getan hat. Mir tun aber schnell Leute leid. Also vielleicht ist das mehr so ein Ding von mir. Ja, wegen deinem großen Herz Wegen wahrscheinlich meinem einfach. großen Herzen, ja. Aber so an sich würde man sehen, dass viele so, auch wo wir bei Harry Potter sind, es gibt ja diese Szene, nachdem Harry im Wald mit Voldemort kämpft und dann quasi getötet wird und in diesem Bahnhof rauskommt und er dann Voldemort als so ein kleines Baby unter so einer, so verkrüppeltes Baby unter so einer Parkbank liegen sieht. Das ist so eine Ja. ähnliche Situation, dass man das vielleicht in so einem Gespräch, dass man da vielleicht sehen könnte, dass vielleicht so, dass das bedrohlich Böse in Wirklichkeit nur so ein armes, kleines, hilfloses Ding ist, das sie gar nicht besser zu helfen weiß. Ist ja auch Ja. bei Tieren eigentlich oft so, die man so als gefährlich einschätzt, die haben ja eigentlich auch nur Angst. Ja. Wo man dann auch sagen kann, ist das für Menschen eigentlich genauso? Jetzt kommen wir in die philosophischen Ebenen. Jetzt wird's gut. Jetzt kommen die guten Gespräche, die guten Sätze. Ich glaube, Weil das trifft. letztendlich geht da niemand davon aus, dass er böse ist. Ich Ja, das meine, denke ich auch. jeder Mensch hält sich selber ja für den Guten. Gut, Ja. es gibt natürlich Ausnahmen. Da gibt es irgendwelche Psychopathen, die wohl einfach überhaupt kein Moralempfinden haben. Du hast Divo gesagt. Divo ist Aber als das Bayer Ding. darf man Als das. Bayer darf ich Divo sagen. Bin ja keiner so ein Heimatstolz-Bayer, der so Bayern über alles lebt. Aber Divo, finde ich, sollte man schon sagen dürfen. Was gar nicht geht, ist der Butter und der Radio. Der Radio ist noch okay, aber der Butter geht überhaupt nicht. Also ich sag das. Warum sagst du sowas? ja, das ist Fühlst bayerisch. du dich da eigentlich schlecht damit? Nee, gar nicht. Also ich habe schon so nächstes, so hier diese interessanten Fragen. Wer bist du? Warum bist du hier? Warum tust du das? Das sind schon leicht psychopathische Züge eigentlich von dir jetzt, Lolli. Wie kann ich dir helfen, Lolli? Ich finde, es gibt Schlimmere. Ich bin jetzt die Albtraumfigur, weil ich sage, der Butter. Ja. Ja. Das Ich finde, passiert es mir auch gibt immer schlimmere wieder. Sachen. So ein wiederkehrender Ja, das Teller, Albtraum. das Teller finde ich noch schlimmer. Ja, das sagt doch keiner, oder? Teilweise schon. Wo in Aber wobei ich Sachsen? weiß nicht, ob das ein Bayern-Ding ist oder ob das einfach sprachbehinderte Leute sind. Wobei es Leute außerhalb von Bayern gibt, die das gleichsetzen würden. Aber Wir kommen der, vom Thema ab. ja, ich wir wollte noch waren. sagen, eins geht aber, der gerät. Ja, das geht. Das ist Das ist okay. auch universal, also. Das hat sich, glaube ich, auch kein Bayer ausgedacht. Nee. Nee. War ein Berliner wahrscheinlich. Jetzt war ich so deep gerade unterwegs, mit dem, dass letztendlich alle nur aus Angst handeln. Eben diese Ja. Parallele von den Tieren, die aus Angst grausam sind, und den Menschen, die es letztendlich auch sind. Das ist Ja. schon eine tiefe Erkenntnis. Muss Auf man schon jeden Fall, sagen. ja. Ja. Die ganzen Albtraumfiguren auch. Ja, die haben eigentlich auch nur Angst. Ja. Das ist doch eine gute Autosuggestion zum Letztendlich Einschlafen, ist das schon, ja, doch. Ich wenn meine, man viele so, Albträume hat. jetzt kann man sich natürlich damit auseinandersetzen, was ist Angst? Könnte man da so reingehen, aber dafür fehlt man das Knowledge. Ich glaube, Laperche hat gesagt, in dem Buch, dass wir immer dann Angst haben, wenn wir nicht wissen, wie wir mit was umgehen sollen, wie wir eine Situation bewältigen sollen. Jetzt habe ich es eigentlich doch relativ gut zusammengefasst, ne? Habe mich Ja. unterschätzt. Nach so vielen Sätzen, über die ich heute schon gestolpert bin, habe ich den hier eins hinbekommen. Ein Applaus Ja. wert. Schreibt mal so Klatsch-Emojis in die Kommentare. Ja. Ansonsten glaube ich, ist das ein guter Abschluss, wenn ihr noch, außer ihr habt noch Senf. Ich hätte da noch was. Hau raus. Und zwar ist das die Sache mit dem Nicht-Hören im Traum. Das hat mich jetzt noch beschäftigt. Und zwar kann ich da berichten, dass wenn ich ziemlich laute Geräusche höre, dass ich dann auch mal aufwache. Und deswegen glaube ich, dass wir schon hören, aber Ja, das weitestgehend ignorieren halt. selbstverständlich hören wir auch im Traum. Das Ja, wird das würde nicht. dann auch passen. Es würde auch zu dem Traum passen, weil ich habe ja trotz, dass ich die Finger in den Ohren hatte, habe ich ja trotzdem alles gehört in dem Traum. Ja, das ist Das ja würde wieder ja was passen. anderes. Ob die Ja. Wahrnehmung der Traumwelt hängt ja nicht mit den Ja. Sinnesorganen im Wachzustand zusammen. Es sind ja keine Naturgesetze so an sich. Das ist so ein häufiger Fehlschluss, der so unterwegs ist. Es ist eben, ja, du kannst im Traum kannst du bei zugehaltener Nase atmen, weil du deine Nase in Wirklichkeit offen ist. Das ist nicht der wahre Grund. Es gibt auch Träume, Leute träumen auch, dass sie ertrinken, wo sie dann auch im Traum nicht mehr atmen können. Der Grund ist einfach die Erwartungshaltung dahinter. Das ist Ja, bei diesen denke ich auch. ganzen RCs so. Es gibt ja auch kein Naturgesetz, dass wir im Traum mehr als 5 Finger haben. Das ist einfach nur so eine Erwartungssache, weil eben die Erwartung den Traum bestimmt. Du kannst ja theoretisch im Traum die Hände vor die Augen halten und trotzdem noch sehen, weil es gibt keine Hände. Wow, Und ist das eine ja, Matrix-Anspielung? okay. Das ist deep. Es gibt keinen Ist Löffel und das. es gibt auch keine Hand. Oh, Es da gibt läuft. Oi. gar nichts. Das ist alles nur, ja, Alles nur im Gehirn. alles fiktiv und. Und dann stellt sich die Frage, ist vielleicht die Wachwelt auch alles nur im Gehirn? Ja, aber da kann man sich die Augen zuhalten und die Ohren und die Nase. Habt ihr Bird Box gesehen? Nee. Hat, Vielleicht mache oh, ich das das noch. muss ich auch noch gucken. Ja, das ist ja sehr kontrovers tatsächlich. Viele sagen, der ist scheußlich, viele sagen, der ist gut. Ich sag, das ist ein solider Film, der wirklich seine Schwächen hat. Aber man merkt ihm an, dass man sich dabei was gedacht hat. Bei vielen Filmen, da merkt man, da ist kein Gedanke dahinter, das wird hingerotzt. Und das ist bei Bird Box auf keinen Fall so. Also der Film hat auf alle Fälle seine Schwächen. Ich kann jeden verstehen, der ihn nicht mag, aber finde schon, dass man gesehen haben sollte. Okay, dann werde ich mir das vielleicht mal antun. Ist ja quasi ein Ja. Horrorfilm, Lolli, ne? Oh, dann nicht. Aber, Spoiler, man sieht nichts. Das ist das ganze Konzept dahinter. Ist der gesamte Film schwarz oder was? Nein, das ist kein Podcast. Also man sieht keine gruseligen Sachen. Ja, ganz genau. Das ist ja der Plotpoint dahinter. Die Leute Dann können geht's die nicht vielleicht. sehen. Weil die Leute, die die sehen, die werden verrückt. Okay, krass. Das ist Also, also wie Blair Witch Project 1. auch in Blair Witch Project 2 ist das so. Da habe ich Wobei nicht Blair Witch gesehen. Project 2 der schwächere Film ist. Das war es mir nicht mehr wert, den zweiten anzuschauen, Ja, ich aber habe die im so Double der habe ich. Running Gag beim ersten war ja, wo ist die scheiß Hexe? Ich will endlich die Hexe sehen. Ja, es ist im zweiten genauso. Aber du siehst es so ein bisschen. Okay, Ja. ja, Der gut. Blitzstern 09 hat mich auf YouTube abonniert. Kriege ich gerade die Notification. Blitzstern 09. Bist ein cooler Geil. Typ. Ansonsten. Ja, das ist ein viel besseres Schlusswort jetzt. Das schneide ich euch. Ich schneide jetzt das von davor, diesen ganzen Gesprächsfetzen. Egal wie viel ich da mitnehmen muss, damit das halbwegs Sinn ergibt, schneide ich jetzt hier dahinter rein, damit wir mit dem deepen Shit aufhören. Okay. Wird er nicht machen. Ich glaube auch nicht. Nee, werde ich auch nicht. Ja gut, dann Aber es wäre verabschiede halt ich verdammt mich. lustig, wenn ich es tun würde, weil so als Zuhörer denkst du dir so, hä, was ist denn jetzt passiert? Ja, ist Und echt dann so. einfach 20 Minuten später fällt dir auf, jetzt hat der Typ seinen blöden Witz da wirklich umgesetzt. Vor allem, weil wir jetzt drüber reden, dann wäre es noch komischer. Das wäre Ja. richtig komisch. Ja, Das also. ist so richtig Meta. Habt ihr den neuen Black Mirror-Film da gesehen, Bandersnatch? Der ist auch ziemlich Habe ich noch Meta. vor, habe ich noch Der ist vor. ziemlich gut. Mensch, das Okay. ist ja auch ein gutes Thema. Filme. Das Das, könnte man da echt wird, nochmal. nächst, nächstes Mal. Das wird zu oft passiert mir das, weil Filme, da schweife ich so schnell drüber aus. Ja, aber können wir nächstes Mal, weil ich habe da auch in letzter Zeit wirklich viele Sachen gesehen, die so in das Thema reinpassen und Ja, auf jeden nächstes Fall. Mal. Okay. Da haben wir schon mal ein Thema für nächstes Mal, das Ja, ist doch super. wie habt ihr noch Zeit? Dann können wir nächstes Mal einfach gleich dranhängen. Oh Gott. Können wir eine Doppelfolge-Aufnahme machen? Von mir aus. Also, dann müsste ich aber Pause machen, also. Wie viel Pause? Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Eine halbe Stunde, dann ist es schon spät. Ich Ja, würde das, wenn dann. machen wir es doch Wir nächstes können das Mal. gerne. Ich hab aber nicht so Ja, viel dann können wir noch Zeit. ein bisschen sammeln. Ich würde gern die Zeit, die ich habe ja nicht, ich habe jetzt dann so viel Prüfungsscheiße und so, deswegen würde ich so viel wie möglich vorproduzieren. Deswegen würde ich das schon gerne dranhängen. Ja, von mir aus könnten wir es schon Alles klar. machen. Auf alle Fälle hier Okay. erstmal das hier beenden. Ja, als gute Schlusswort Idee. merkt euch. Warte. Ja, ich verabschiede mich schon mal, damit du da mit deinem wunderschönen Jingle dann den Abschluss machen kannst. Ja, das Ja, ist okay. Tschüss, Leute. auch. Bis Ciao, Leute. dann. Jo, also merkt euch immer, die haben mehr Angst vor euch als ihr vor ihnen. Das muss ihr euch bei allen Sachen merken. Und Angst erzeugt Hass oder sowas. Aber das stimmt nicht. Das ist jetzt Schwachsinn. Das Das hat Yoda gesagt. nee, Das muss Yoda hat stimmen. gesagt, ich weiß nicht, was Yoda gesagt hat. Doch, so, das ist ein Teil von dem, was er gesagt hat. Wut führt zu Hass oder sowas hat Yoda gesagt. Ja, Angst vor zu Wut und Wut zu Hass und Hass zu unsäglichem Leid oder so. Unsägliches Leid, das kam vor, ja. Ja, so in die Richtung. Auf alle Es hat schon, Fälle. fängt mit Angst an, ja. Auf alle Fälle. Esst euer Gemüse, putzt eure Zähne. Sagt immer schön bitte und danke. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.